Meine Damen und Herren, wir sind jetzt mit Helmut Frauendorfer verbunden. Er ist Schriftsteller, stammt aus Rumänien, aus dem Banat, aus Temeschwar und lebt seit 2 Jahren in West-Berlin. Herr Frauendorfer, wie soll das denn weitergehen in Rumänien? Gibt es denn jetzt, nachdem es zum Blutvergießen auch gekommen ist, überhaupt noch Hoffnung auf Veränderungen aus dem Lande selbst heraus, ohne dass man eben nun weitere Massaker befürchten müsste? Was glauben Sie? Ich muss gestehen, Herr Fleischler, dass es mir sehr schwer fällt, von einer Zukunft, von Perspektiven zu sprechen, weil dies eine Zukunft ist, die über Leichen geht, beziehungsweise gegangen ist. Und das ist erstmal nicht gut. Gehen wir mal von den Tatsachen aus. Heute wurde in Temeswar wieder demonstriert. Es ist der 5. Tag des Aufruhrs. Dies könnte darauf schließen lassen, dass Temeswar keine Wiederholung von Kronstadt ist. Und das hatte ich nämlich befürchtet, denn vor 2 Jahren, am 15. November 1987 in Kronstadt, da hatte die Staatsmacht bereits am nächsten Tag für Ruhe und Ordnung gesorgt. Das heißt, jetzt geht die Demonstration, die Protestbewegung doch weiter und ist ungreifender. Ja, diesmal geht sie weiter. Ceausescu versucht, das Ganze einzugrenzen, in den Grenzen des Banats zu halten, also im Bezirk Temes. Aber ich hoffe, dass es ihm nicht gelingt. Ich hoffe, dass, obwohl das makaber klingt, denn jede weitere Demonstration bedeutet wieder Tote. Dass heute in Temeswar nicht geschossen wurde, das lässt nicht darauf schließen, dass weiterhin nicht geschossen wird. Das war ein Szenario, das den Regieanweisungen des Kondukators folgte, weil er heute aus dem Iran zurückgekehrt ist. Ich glaube, dass jetzt eine sehr wichtige Rolle dem Ausland zukommt. Was könnte das Ausland tun? Bitte? Was könnte das Ausland tun? Protestieren? Es ist nämlich eine einmalige Situation vorhanden. Zum ersten Mal ist Ceausescus Macht tatsächlich ins Wanken geraten. Und das Ausland könnte jetzt zum Beispiel einen starken Druck ausüben auf Ceausescu, damit auch im Lande die Leute, ich meine auch das Militär, auch der Geheimdienst und alle, die das Regime unterstützen, sehen, dass Ceausescu wirklich total isoliert werden kann. Das bedeutet Wirtschaftsboykott, Abbruch aller diplomatischer Beziehungen und, wie Österreich mit dem Beispiel voran ist, Rumänien vor den Weltsicherheitsrat zu rufen. Tja, meine Damen und Herren, das waren Anmerkungen von Helmut Frauendorfer, Schriftsteller aus dem Banat, zur Lage in Rumänien. Jetzt zum Krieg in Panama, in dem die Interventionstruppen unterdessen ihre Operationsziele als erreicht erklärten, also eigentlich den Sieg vermeldeten. In der vergangenen Nacht waren amerikanische Truppen mit Panzern und Kampfhubschraubern gegen Ziele in Panama-Stadt vorgerückt, um Noriega, den Militärmachthaber, zu vertreiben oder festzusetzen und eine neue Regierung zu installieren. Präsident Bush selbst hatte die Aktion so begründet. I took this action only after reaching the conclusion. Ich habe mich zu der Aktion entschlossen, erst nachdem ich zu dem Schluss gekommen war, dass alle anderen Wege verschlossen und Leben von US-Bürgern in großer Gefahr waren. Als Präsident ist es meine höchste Pflicht, die Leben amerikanischer Bürger zu schützen. George Bush proklamierte den Erfolg seiner Intervention gegen Noriega, als die Kämpfe in Panama City noch anhielten. Bush dazu, that the operation is not over yet. General Noriega is in hiding. Die Operation ist noch nicht vorüber. General Noriega hat sich versteckt, aber nichtsdestotrotz. Gestern hatte Panama einen Diktator, heute hat es eine demokratisch gewählte Regierung. So viel aus einem Bericht von Bernd Hilder zu einer Aktion, die unter den Verbündeten der USA auf zurückhaltendes Verständnis, anderswo aber auch auf harte Kritik gestoßen ist und das nicht nur bei Gaddafi in Libyen. So auch in Moskau, von wo Hermann Krause berichtet. Die Nachricht über die Invasion der amerikanischen Truppen auf das Territorium des souveränen Staates Panama, wie immer man dies auch begründen wird, hat in der Sowjetunion das Gefühl tiefer Besorgnis hervorgerufen. Diese Handlungen stellen einen Verstoß gegen die UNO-Charta sowie gegen die allgemein geltenden Normen der zwischenstaatlichen Beziehungen dar und sind von der Weltengemeinschaft zu verurteilen. Die USA müssen ihre bewaffnete Intervention in Panama unverzüglich einstellen. Auch in einem am Abend verbreiteten TASS-Kommentar wird die Invasion der USA als ein Beispiel für eine jahrzehntelang geführte Kanonenbootpolitik verurteilt. zitiert wird eine von der UN-Vollversammlung verabschiedete Erklärung, die jedem Land das internationale Recht der Souveränität und Nicht-Einmischung zugesteht. In dem Kommentar wird dann die Frage gestellt, müssen die USA diese Prinzipien nicht respektieren? Die Invasion in Panama ist nicht nur ein regionaler Konflikt, so der Kommentar, es ist ein gefährlicher Eingriff in das unstete Gleichgewicht der Weltarena. Unterdessen ist in Washington eine vorläufige militärisch-politische Bilanz der Aktion gezogen und diese auch der politischen Kritik unterzogen worden, während der Ständige Ausschuss der Organisation der amerikanischen Staaten dort und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York zu Dringlichkeitssitzungen einberufen wurden. Dazu nun direkt aus der amerikanischen Bundeshauptstadt unser Kollege und Korrespondent Joachim Lenz. Die Pläne für die Operation Gerechte Sache, so Pentagon-Chef Cheney, seien seit langem in der Schublade gelegen. Mittlerweile wird erkennbar, dass Washington sich dabei in mancher Hinsicht verschätzt hat, auch wenn derzeit eine generell zufriedene Militärbilanz gezogen wird. Es gebe zur Stunde keinen organisierten Widerstand panamesischer Truppen mehr. Sie seien überall auf der Flucht. Vereinzelt werde aber weiterhin geschossen, erklärte soeben das Pentagon bzw. dessen Generalleutnant Tom Kelly vom Generalstab, der Noriega als einen schlauen Teufel bezeichnete, der nicht da gewesen sei, als er hätte festgenommen werden sollen. Tom Kelly beschrieb Operation Gerechte Sache als eine der professionellsten Operationen, die er in 33 Jahren Militärdienst gesehen habe. Kein anderes Land der Welt könne dies den USA nachmachen. Also, erstens gelang es aber Manuel Noriega, sich der Festnahme zu entziehen damit und mit seiner sofortigen Überstellung an ein amerikanisches Gericht in Miami, Florida, wo er wegen Drogenhandels angeklagt ist, war insgeheim fest gerechnet worden. Zweitens stellte sich der Widerstand der zahlenmäßig weit unterlegenen panamesischen Truppen doch als erheblich heftiger dar, als in den Invasionsplänen angenommen. Insgeheim war ja mit deren freudigen Überlaufen gerechnet worden. Drittens entstand dadurch eine weit größere Zahl an Opfern, als bei der Planung eines raschen chirurgischen Schlags gegen Noriega kalkuliert worden war. Insbesondere die Opfer in der panamesischen Zivilbevölkerung sind sehr hoch. 100 Tote und über 1000 Verletzte, nannte Generalleutnant Tom Kelly soeben. Nichtsdestoweniger stellen sich amerikanische Politiker aller Lager in diesen Stunden einmütig hinter die Aktion ihres Präsidenten. George Mitchell, der Vorsitzende der demokratischen Mehrheitsfraktion im Senat, erklärte, ich unterstütze diese Entscheidung, die Rücksichtslosigkeit von General Noriega hat sie erforderlich gemacht. Les Aspin, der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses im Repräsentantenhaus, ebenfalls Demokrat, sagte, meine erste Reaktion ist endlich. Nach dem fehlgeschlagenen panamesischen Armee-Coup, der Noriega im Oktober stürzen sollte, hatte die amerikanische Regierung zwei Möglichkeiten, sich zum Spielball der Ereignisse machen lassen oder die Initiative ergreifen. Letzteres ist eindeutig besser. Sam Nunn, der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses im Senat, sagte, er hoffe, die Welt würde die einmaligen Umstände würdigen, innerhalb derer Präsident Bush habe handeln müssen. Und er fügte den nachdenklichen Satz hinzu, es ist unglücklich, dass die USA diese Schritte in Panama tun mussten, zu einer Zeit, in der sie von der Sowjetunion und von China Zurückhaltung erbittet. Von Seiten seiner republikanischen Parteifreunde war der Zuspruch für George Bush ebenfalls überwältigend. Bob Dole, Fraktionsvorsitzender im Senat, sagte, der Präsident hat das Richtige getan. Ich erwarte breite, parteiübergreifende Unterstützung für sein Vorgehen. Senator Richard Lugar aus dem Außenpolitischen Ausschuss erklärte, der Kanal ist sicher, die amerikanischen Bürger sind sicher. Diese Operation ist ein sehr bedeutender Moment in der Präsidentschaft George Bushs. Er hat seine Führungskraft eindeutig unterstrichen. Und US-Außenminister Baker erklärte zur Frage der Rechtmäßigkeit der amerikanischen Invasion, diese sei in völliger Übereinstimmung mit internationalem Recht erfolgt, das den USA ein Recht auf Selbstverteidigung zubillige, denn einem Geheimdienstbericht zufolge habe Noriega einen Anschlag auf amerikanische zivile Siedlungen in Panama geplant gehabt. Doch jetzt, so Baker, sei Noriega nicht mehr Maximo Leader, sondern ein Flüchtling im Dschungel. Ja, Joachim Lenz aus Washington zur Kritik an der Intervention in Panama. Zurück auf den alten Kontinent. Wenige Stunden nach dem Ende des Besuchs von Bundeskanzler Kohl in der DDR ist Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand zu einem offiziellen Staatsbesuch in Ost-Berlin empfangen worden. Es ist dies der erste Besuch eines Staatsoberhauptes aus dem Kreise der westlichen Alliierten in der DDR und er erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem er in einer sich verändernden DDR als demonstrative Anerkennung der Eigenständigkeit dieses deutschen Staates verstanden werden kann. Aus Ost-Berlin berichtet Hans-Jürgen Fink. Sein Besuch in Ostberlin sei eine Botschaft der Freundschaft an das gesamte deutsche Volk, schloss Präsident Mitterrand seine Tischrede beim abendlichen Diner im Palasthotel. Eine Botschaft des Vertrauens an das deutsche Volk im Westen und Osten, eine Botschaft der Solidarität für ein friedliches, offenes und freies Europa. Er, Mitterrand, habe keine Angst, erklärte der Gast aus Paris, mit Blick auf die friedliche Revolution in der DDR, vor dem Elan eines Volkes, der an den Elan des französischen Volkes erinnere, der 1789 um die Welt ging. Mit großer Anteilnahme habe man in Frankreich verfolgt, wie Mauern aufgingen und Schranken stürzten. Eben deshalb zeige sich sein Land jetzt solidarisch, wenn die Menschen in der DDR nach einem Modell suchten, in dem sie, verbunden mit einer demokratischen Existenz, ihre eigenen Werte bewahren wollten. Wenn sie den kleinen Talisman suchten, so Mitterrand, der alles verändert, der den Namen der Freiheit trägt. Diese Solidarität habe Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg bereits der Bundesrepublik gegenüber bewiesen. Dann aber sprach Mitterrand von den Emotionen auf beiden Seiten der Elbe, die ausgelöst würden durch das Streben nach Einheit. L'aspiration à l'unité. Das Streben nach Einheit streckt seine Wurzeln in die Geschichte zurück und wird wieder aktuell. La culture, la langue, la mémoire des siècles. Es ist die Sache derjenigen, die eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame jahrhundertlange Geschichte haben. Ich meine, das ist zuerst die Angelegenheit der Deutschen, die frei bestimmen sollen, was ihr Schicksal sein soll. Der demokratische Weg sei der einzige, der den Deutschen offen stünde, fuhr der französische Präsident fort. Dieser Weg aber sei zugleich Sache der deutschen Nachbarn. Nachdrücklich erinnerte Mitterrand an die Helsinki-Schlussakte, an den darin enthaltenen Grundsatz der Unverletzlichkeit der europäischen Grenzen. Die bestehenden Grenzen in Frage zu stellen, hatte Mitterrand zuvor in einem Fernsehinterview unmissverständlich erklärt, sei nicht nur nicht gut, sondern sehr gefährlich. Jetzt in seiner Tischrede begnügte er sich mit dem Hinweis darauf, dass die Stabilität der Grenzen Voraussetzung sei für das Vertrauen in Europa. Die Bundesrepublik, räumte Mitterrand immerhin ein, sei der natürliche Partner der DDR. Und er lobte die Formel von der deutschen Vertragsgemeinschaft als einen pragmatischen Ansatz. Auch Frankreich und die europäische Gemeinschaft insgesamt seien bereit, unterstrich der französische Präsident, dazu beizutragen, die Entwicklung in der DDR zu beschleunigen. Ganz im Sinne Mitterrands hatte der amtierende Staatsratsvorsitzende Manfred Gerlach zuvor die Existenz der DDR als Garanten für die Stabilität in Europa gewürdigt. Unter Wahrung ihrer Identität seien die Deutschen ein tragender Grundstein des Europäischen Hauses, das mit der Entwicklung in der DDR neue Chancen erhalte, die Spaltung zu überwinden, ohne dass die Nachbarn in Angst und Misstrauen verfallen müssten. Wir wollen keinen deutschen, sondern einen europäischen Kontinent, der vom Atlantik bis zum Ural reicht. In diesem Europa möchte die Deutsche Demokratische Republik als Souveräner dem Antifaschismus, dem Humanismus und einem zutiefst demokratischen Sozialismus verpflichteter Staat als Mitglied einer Föderation der europäischen Staaten ihren Platz finden. So viel aus Ost-Berlin. Wir haben unterdessen eine Verbindung zu unserem Kollegen Robert Neudeck in Prag, der dort für uns den Sonderparteitag der tschechoslowakischen KP beobachtet. Bevor wir zum Hauptthema dieses Parteitags kommen, der Suche nach einem neuen Kurs, der Suche aber vor allem auch nach neuen Männern in der Führung, erst einmal die Frage, die heute auch interessiert. Ist denn in der KP, Robert Neudeck, jetzt die Präsidentschaftsfrage ausdiskutiert? Wie steht man zum Kandidaten Václav Havel? Also man steht wahrscheinlich am besten gar nicht dazu, weil man sich etwas schämt und ziert, den Namen noch in den Mund zu nehmen. Aber der entscheidende Mann wohl für die Zukunft dieser KPC, Vacil Mohorita, hat auf einer Pressekonferenz jetzt vor 3 Stunden gesagt, auf die Frage, was er denn vor einem Jahr von Václav Havel gehalten habe, sehr freimütig gesagt, damals war er noch unter dem Eindruck der Propaganda über Václav Havel und heute ist er ganz anderer Meinung. Ich glaube, das ist die entscheidende Äußerung, dem Flevet auf den 29. Dezember und auf den einzigen Kandidaten, den es dafür gibt, für die Wahl im Wladislawski-Saal auf dem Ratschin, nämlich Václav Havel. Ja, jetzt aber zum Parteitag. Heute Abend standen ja Wahlen an, Vorstandswahlen. Gibt es schon Ergebnisse? Also vor 10 Minuten bin ich, weil das Hotel hier ganz um die Ecke liegt, aus dem Kulturpalast gekommen und da wurde das Abstimmungsergebnis geheimer Wahlen von 1600 Delegierten bekannt geworden. Man wählt jetzt, man hat die Funktion des Generalsekretärs ja abgeschafft und wählt jetzt einen Vorsitzenden, der also der Chef der Partei auch nach außen sein soll und einen ersten Sekretär, der praktisch der starke Mann der Partei werden soll. Und es gab in beiden Wahlgängen, es war die absolute Mehrheit erforderlich, eindeutige Ergebnisse. der erste Vorsitzende, der neue Vorsitzende der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei wird Adamec sein. Das ist der Premierminister, der ja als erster sich unbeliebt gemacht hat bei der damaligen orthodoxen Führung, dadurch, dass er mit dem Bürgerforum und mit den Studenten nicht sprechen wollte, sondern auch schon gesprochen hat. Und der erste Sekretär der künftigen Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei wird Vacil Mohorita sein. Also die Stimmenergebnisse sind einmal 59% für Adamec von allen Delegierten und für Mohorita 54%. Das sind satte Mehrheiten, auf denen die aufbauen können. Vielleicht ein paar Worte zu Mohorita noch. Mohorita ist dadurch bekannt geworden, dass er einer, wenn nicht der einzige aus der Führung der KPC gewesen ist, die mit dem Vorgehen, dem brutalen Vorgehen der Polizei und der Miliz gegen die Studenten am 17. November auf dem Wenzelsplatz nicht einverstanden war und am nächsten Tag sofort gesagt hat, er wird die Interessen der Studenten gegenüber Staats- und Parteiführung wahrnehmen und wenn dem nicht in irgendeiner Weise zufriedenstellend gefolgt würde, dann würde er zurücktreten. Das hat also bis heute natürlich bei den Studenten einigermaßen gewirkt und deshalb kann man auch davon ausgehen, außerdem ist es jemand, der wirklich bereit scheint, bestimmte Brücken hinter sich abzubrechen, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Insofern könnte das am Ende eines Tages, der so enttäuschend war bei diesem Parteitag, ein neues Licht am Mond auch für die Kommunisten der Tschechoslowakei sein. Ja, Sie sagten enttäuschend. Nun hat man ja den Kurs doch auf Erneuerung auch genommen bei der KP der Tschechoslowakei. Wenn Sie das nun heute im Licht des begonnenen Parteitags sehen, wie weit ist man denn damit nun vorangekommen und welche Chancen darf man sich denn auf diesem Weg ausrechnen? Vielleicht jetzt doch sehr viel größere, weil es ja doch auch an einzelnen Personen, Persönlichkeiten immer wieder hängt. Das wissen wir ja von der Sowjetunion, auch von Polen, auch jetzt vielleicht von der DDR. Urbanek, der Generalsekretär, der so als Kompromisskandidat hervorgezaubert wurde nach dem 17. November, war das eben nicht. Und deshalb ist er heute auch mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Mohorita hat vor etwa 2,5 Wochen in einer Pressekonferenz prägnant in 5 Schritten alles abgebrochen, was die alte Orthodoxie, die stalinistische im Grunde, bestimmt hat. Und ich glaube, mit ihm wird an der Spitze der KPC und mit Adamec, der ja kompromissbereit und tolerant ist, wird es eine Entwicklung geben zu einer kommunistischen Partei, die bereit ist, tolerant auf ihr Monopol wirklich zu verzichten und das nicht nur also juristisch zu deklarieren. Deshalb denke ich, kann das eine Entwicklung sein, die eine Selbstreinigung und eine Erneuerung der kommunistischen Partei, die ja fast am Boden, man muss sich ja immer noch mal vorstellen, vor einem Monat nur, am 20. November diesen Jahres, war die kommunistische Partei die alleinige Trägerin des Machtapparates dieses Landes und heute kann davon nicht nur nicht die Rede sein, heute ist das weggeblasen und deshalb ist das ein unglaublicher Prozess, den die Partei in sich vollziehen muss. Ja, wir bedanken uns nach Prag. Ein Nachklang an dieser Stelle noch zum SPD-Parteitag, von dem heute sicher zahlreiche Delegierte mit der Überzeugung nach Hause gefahren sind, dass sie auf diesem Treffen in Berlin-West in Oskar Lafontaine, ihrem Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 1990, begegnet sind. Das war das eine Ergebnis dieses Parteitags, das andere ein neues Grundsatzprogramm der SPD. Hören Sie Rainer Bittermann. Nach dem Ort, an dem es beschlossen wurde, wird es als Berliner Programm in die Parteigeschichte der Sozialdemokraten eingehen, womit auch gleich eindrucksvoll dokumentiert ist, wie rasch die SPD auf die jüngsten Vorgänge in Deutschland reagiert hat. Rasch jedenfalls, was die Verlegung des Parteitages von Bremen nach Berlin angeht. Johannes Rau, der stellvertretende Parteivorsitzende, macht in seinem Schlusswort noch einmal deutlich, wie wichtig es gewesen sei, mit dem Parteitag nach Berlin zu gehen. Es sei so ein ungewöhnlicher Parteitag gewesen. Wenn ich sage, das war ein ungewöhnlicher Parteitag, dann deshalb, weil es ja auch ungewöhnliche Zeiten sind, in denen wir leben. Den Begriff Revolutionsjahr 1789 haben wir in der Schule gelernt. Den Begriff Revolutionsjahr 1989 haben uns die Bürgerinnen und Bürger in der DDR gelehrt. Und dafür sind wir ihnen dankbar. Aber nicht nur durch die Begleitumstände wird der Parteitag 89 für die SPD ein ungewöhnlicher sein. Schließlich ging es in Berlin auch und vor allem um ein neues Programm. Und Raus Bewertung mischte sich mit einer Mahnung an die Delegierten. Wir haben jetzt ein gutes Programm. Und all den Praktikern, die sowas herablassend sehen, sage ich, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie, wie ein gutes Programm. Aber richtig ist auch, die Wahrheit ist konkret. Und es bleibt wahr, jedenfalls nach dem Parteitag. Der Ernstfall der Demokratie ist nicht der Ortsvereinsvorstand, sondern das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern in den gesellschaftlichen Verbänden, in den Gruppen. Und die SPD ist keine Wärmehalle für Antriebsgestörte, sondern eine Tankstelle der Argumente. Aber das, was stattfindet, muss draußen stattfinden, bei den Bürgern. Was ist nun neu an dem Programm, das heute beschlossen wurde? Nach dem Selbstverständnis der Sozialdemokraten enthält es, wie es hier in Berlin so oft zitiert wurde, zukunftsweisende Antworten zur Errichtung einer neuen Friedensordnung, zum ökologischen und sozialen Umbau der Industriegesellschaft, zur Gestaltung einer solidarischen Gesellschaft und zum Anspruch der Frauen auf Gleichberechtigung. Über die Ausgestaltung dieser Antworten war sich der Parteitag im Wesentlichen einig. Langatmige und unfruchtbare Diskussionen um die Frage Plan oder Marktwirtschaft, die frühere Parteitage so häufig beherrschten, hatten in Berlin keine Chance. Die Vorgänge in der DDR dürften dabei nicht ohne Einfluss gewesen sein. Wenn im anderen Teil Deutschlands über die Einfügung marktwirtschaftlicher Elemente nachgedacht wird, wären Debatten über planwirtschaftliche Ergänzungen im Westen wohl auch nicht verständlich darzustellen gewesen. Auch dass Umweltschutz und Gleichberechtigung, Forderungen, die im Godesberger Programm kaum vorkamen, im neuen Programm festzuschreiben waren, blieb in Berlin unumstritten. Was bleibt, ist jetzt die Aufforderung an die Partei, diese Forderungen mit konkreten Inhalten aufzufüllen und, wie es Rau formulierte, dabei den Dialog mit dem Bürger nicht zu vergessen. Bundeskanzler Helmut Kohl ist aus Dresden zurückgekehrt und hat am Abend das Kabinett in Bonn über die Ergebnisse des Besuchs informiert. Ein Ereignis, das wohl tatsächlich jetzt eine neue Phase der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten eingeleitet hat. Nachdem der Bundeskanzler am Vormittag noch mit Vertretern der Kirche und oppositionellen Gruppen in Dresden zusammengetroffen war, hatte er dort vor der Presse eine Bilanz gezogen. Darüber berichtet Ulrich Leithold. Um die Kenntnis anderer als der regierungsoffiziellen Positionen ging es dem Bundeskanzler bei seinen abschließenden Gesprächen in Dresden. Bei aller Annäherung beider deutscher Staaten solle dies nicht zu einer Entmündigung der DDR führen, mahnten seine Gesprächspartner aus der evangelischen und der katholischen Kirche. In anschließenden Unterredungen mit Sprechern von 5 Oppositionsgruppen sei es ihm erst einmal um ein Kennenlernen ihrer Standpunkte gegangen. Nicht mit dabei beim Treffen im Nobelhotel Bellevue die ursprünglich auch geladenen Vertreter der SDP. Sie wollten, dass Kohl auch mit der Vereinigten Linken und den Grünen rede. Doch das mochte der Kanzler nicht. Beeindruckt zeigte er sich von einem weiteren Gesprächspartner, dem Oberbürgermeister Dresdens Wolfgang Berghofer, der jemand von besonderem Interesse für die Zukunft der DDR sei. Das ließ Kohl anschließend wissen. Wen in der DDR-Opposition seine Partei im anlaufenden Wahlkampf unterstützen werde, das sei noch nicht entschieden, beschied der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl-Fragesteller. Darüber werde nächste Woche beraten und dann entschieden. Auskunftsfreudiger zeigte er sich zum gestern in den Verhandlungen mit DDR-Regierungschef Hans Modrow in Aussicht genommenen Vertrag über eine Vertragsgemeinschaft beider deutscher Staaten. Auch darüber, dass dieser Vertrag schon vor den ersten freien Wahlen zur Volkskammer, also in Absprache mit der letzten nicht frei gewählten Regierung der DDR, zustande komme. Es muss unser gemeinsames Interesse sein, damit auch meines, und das der Bundesregierung, dass die Menschen in der DDR sehen, dass wir aufeinander zugehen, dass die Bundesrepublik nicht abwartet, sondern dass der Prozess der Reformen von uns unterstützt wird und dass nichts, was zu einer Destabilisierung beiträgt, hier Platz greifen darf. Das heißt, es ist, glaube ich, für die Menschen der DDR, das ist auch die Meinung von Ministerpräsident Modrow, wichtig, dass sie Schritt für Schritt sehen, dass wir nicht nur reden, sondern auch handeln. Und in einem solchen Vertrag kann eben vieles von dem drinstehen, was einfach überfällig ist. Und ich gehe davon aus, dass dieser Vertrag dann nicht nur diskutiert wird in der Volkskammer, sondern im Vorfeld, das ist für mich sehr wichtig, auch die Zustimmung des Roten Tisches bekommt, als auch der nicht im Parlament vertretenen Opposition. Wesentliche Bestandteile des Vertrages über eine Vertragsgemeinschaft seien Verbesserungen im Ost-West-Eisenbahnverkehr, im Umweltschutz und bei der Situation der Telefonverbindungen zwischen Bundesrepublik und DDR. Auf Fragen nach Ängsten bei europäischen Nachbarn aufgrund der auch emotional so belasteten deutschen Frage zur Gefahr nationaler Wucherungen sagte Kohl: Ja, ich kann diese Wucherung nicht erkennen. Ich kann nur lapidar dazu sagen, es ist die natürlichste Sache von der Welt, dass die Deutschen, genau wie alle anderen Völker, den Wunsch haben, zusammenzuleben. Dass dieser Wunsch nicht leicht zu erfüllen ist, dass dieses Selbstbestimmungsrecht eingebunden ist, in das Recht und das Sicherheitsbedürfnis so vieler anderer, das ist doch ganz selbstverständlich. Sich angeblich an der Grenze zu Costa Rica aufhalten. Die Opferbilanz des Pentagon, des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums, umfasst 15 getötete Soldaten und 59 Verletzte. Wie viele Opfer der Einmarsch die panamesische Zivilbevölkerung gekostet haben mag, dazu ist bisher wenig zu erfahren. Die USA erwarten nun eine Normalisierung der Lage, wie es heißt, binnen 3 Tagen. Am Telefon begrüße ich nun in Cartagena, Kolumbien, Hero Bus. Guten Tag. Herr Busse, wie ist denn nun die gegenwärtige Lage in Panama? Lässt sich das überblicken? Ja, wenn die Nordamerikaner meinen, in 3 Tagen sei es zu Ende, sind sie zumindest Optimisten. Es gibt 2 Probleme für sie sicherlich und man muss sehen, wie sie lösen werden. Einmal in der Stadt Panama, im Großraum Panama, sind es vor allem die paramilitärischen Verbände Noriegas, die berüchtigten Brigaden der Würde. Das sind etwa 5000 bewaffnete Leute mit Handfeuerwaffen, automatischen Waffen bewaffnete Leute, die nach wie vor nicht festgenommen worden sind, sondern marodieren zwischen Stadtteilen, auch im Zentrum. Sie haben gestern beispielsweise eine Serie von Plünderungen veranstaltet. Diese Leute können noch sehr viel Ärger machen, zusammen mit versprengten Resten der Verteidigungsstreitkräfte. Und das Zweite, Panama-Stadt, das ist zwar das Bevölkerungszentrum, aber es gibt ein weites, weites Inland, zum Teil mit Urwald bewachsen. Und alte Verteidigungspläne, die noch aus der Zeit des Volkshelden General Omar Torrijos sind, im Fall einer US-Invasion will man im Süden zur kolumbianischen Grenze hin, auf dem Darien, Widerstandsnester errichten, die unter Umständen, so kalkulierte man damals, bis zu 1,5 Jahren aushalten könnten. Man wird also sehen müssen, was Noriega davon in die Tat umsetzen kann. Viel wird davon abhängen, wo er sich nun tatsächlich aufhält. Sie erwähnten die Version in der Nähe der Grenze von Costa Rica. Es gibt eine zweite. Man vermutet, er könnte auch um Asyl angesucht haben oder um Schutz angesucht haben in der Botschaft von Kuba oder von Panama. Hm. Sie sprachen eben von den paramilitärischen Truppen, die dort noch gegen die Invasoren kämpfen. Gibt es denn einen nennenswerten Widerstand gegen diese US-amerikanische Invasion, beispielsweise bei Teilen der Bevölkerung? Organisierten Widerstand gibt es nicht mehr. Es ist allerdings ein Unbehagen in der Bevölkerung zu spüren. Das spricht aus sehr vielen Kommentaren, das erstaunlich ist. Denn die große Mehrzahl der Panama, die ist von Anfang an gegen Noriega gewesen. Die Nordamerikaner haben sicherlich damit gerechnet, dass sie mit mehr Begeisterung begrüßt würden. Aber diese Militäraktion, die stattgefunden hat, mit den doch sehr, sehr starken Verlustzahlen bei den Panamesen, man spricht von über 100 Toten und das ist für Panama sehr viel, die haben doch einige Leute entsetzt, etwas verschreckt. Panama ist nicht an Gewalt gewöhnt, nicht so wie in den Nachbarländern in Zentralamerika, nicht so wie in Kolumbien. In den ganzen 3 Jahren, die jetzt die Panama-Krise schwelt, hat es vielleicht ein halbes Dutzend Tote gegeben, nimmt man Palastrevolte vom Oktober aus. Die Leute sind nicht daran gewöhnt, dass viele Menschen umkommen, dass viele Menschen verletzt werden aufgrund von politischen Streitigkeiten. Und da ist doch eine gewisse Reserve spürbar. Man begrüßt die Nordamerikaner doch nicht so, wie diese es vielleicht geglaubt haben als Befreier. Auch unter der Zivilbevölkerung Opfer. Darüber gibt es hier sehr widersprüchliche Meldungen. Man kalkuliert, dass es mindestens 100 sind, aber es kann erheblich höher liegen. Die ersten konkreten Zahlen kommen nur von einem einzigen Hospital. Das ist das Hospital Santo Tomas im Zentrum von Panama-Stadt. Da waren es über 60, aber es ist auch in Colón, in der zweitgrößten Stadt, gekämpft worden, in der Kanalzone, in verschiedenen Garnisonen. Das kann sich summieren. Es hat Luftangriffe auf Flugplätze im Inland gegeben. Man wird da die offizielle Statistik abwarten müssen, aber selbst wenn es sich nur, in Anführungszeichen, nur um die 100 handelt, die bislang bekannt gegeben worden sind, das macht einen tiefen Eindruck auf die friedfertige Bevölkerung dort. Panamas Haltung ist zwiespältig, denn, wie wir gerade hörten, er äußert zwar Verständnis für das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen, aber er schränkt es gleichzeitig mit dem Hinweis auf die Vereinbarungen von Helsinki ein. Damit gibt Mitterrand auch die Haltung der Sowjets und der Amerikaner wieder. Denn bevor er in die DDR reiste, hat er sich mit Gorbatschow und mit Bush getroffen. Unser Pariser Korrespondent Gerd Irmler kommentiert die politische Bedeutung der Mitterrand-Visite im anderen Deutschland. Auf französischer Seite gibt man sich wohl keine Illusion hin, dass dieser erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten und Staatsoberhauptes einer westlichen Siegermacht in der DDR auch nur annähernd an die historischen Ereignisse heranreichen kann, die zwischen Rhein und Oder nun schon fast serienweise produziert werden. Eingezwängt zwischen dem Besuch des Bundeskanzlers in Dresden, den die Menschen dort stürmisch feierten, und der Öffnung des Brandenburger Tores, die für kommenden Freitag vorgesehen ist, wird es dem protokollbewussten Mitterrand nicht leicht fallen, sich hier in der DDR entsprechend in Szene zu setzen. Frankreich und die DDR haben ihre diplomatischen Beziehungen zwar schon im Februar 1973 aufgenommen, doch es bedurfte 15 Jahre langen Wartens, bis der DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker einen offiziellen Frankreich-Besuch antreten durfte. Honecker bedankte sich damals im Januar 1988 für diese Aufwertung der DDR und seiner Person mit einer Gegeneinladung des französischen Präsidenten nach Ost-Berlin. Dass es am Ende dann aber doch so schwierig sein würde, in diesem Jahr überhaupt einen Termin zu finden, konnte niemand vorhersehen. Und nun hat Helmut Kohl seinen Freund François Mitterrand auch noch in absichtsvoller Weise die Show gestohlen, indem er ihm mit Dresden einen Tag zuvor kam. Politisch ist dieser Staatsbesuch des französischen Präsidenten, der mit großem Gefolge darunter 6 Ministern anreiste, aber von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Französische Politiker haben in jüngster Zeit häufiger und deutlicher klargemacht, dass ihnen das Tempo, mit dem sich die Deutschen verbrüdern, langsam unheimlich wird und dass Frankreich derzeit nicht gewillt ist, am Status quo in Mitteleuropa rütteln zu lassen. So wird der französische Staatspräsident, bei allem Verständnis für das deutsche Streben nach Überwindung der Teilung, mit größter Wahrscheinlichkeit Frankreichs Zuständigkeit für das künftige Schicksal der beiden deutschen Staaten unterstreichen, eine Verantwortung, die sich aus dem Viermächtestatus ergibt. Frankreich wird es also nicht hinnehmen, dass eine mögliche Wiedervereinigung, in welcher Form auch immer, auf Kosten der westeuropäischen Integration und zulasten der Interessen der 4 Siegermächte vor sich gehen wird. Daran wird Mitterrand in Ostberlin keinen Zweifel lassen. Im DDR-Fernsehen Mitterrand, es wäre gut, es wäre sogar sehr gefährlich, die existierenden Grenzen in Frage zu stellen. Und dieser Satz war weniger an die Ostberliner Politiker, an seine Gesprächspartner hier in Ostberlin gerichtet, sondern an die westdeutsche Adresse. Rumäniens kommunistischer Diktator Ceausescu hat sich bei der Unterdrückung der Oppositionsbewegung in seinem Lande für die chinesische Lösung entschieden. Ähnlich wie die chinesischen Machthaber im Juni auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking die Demokratiebewegung der Leute niederwalzen ließen, hat Ceausescu seine Polizei und Armee in der westrumänischen Großstadt Timișoara, ungarisch Temeswar, auf das Volk schießen lassen und ein Blutbad angerichtet, über das sich die Welt empört. In Wien sind neue Einzelheiten über das Massaker von Temeswar bekannt geworden. Peter Hofer berichtet. Rumänien kommt nicht mehr zur Ruhe. Das Blutbad vom Wochenende sogar 4000 Todesopfer gefordert haben. Der Klang, der grauenhafte Klang der Schüsse der kommunistischen Sicherheitseinheiten, die direkt auf die Demonstranten abgefeuert wurden, sind über den ungarischen Rundfunk in den Westen gelangt. Aufstandes gegen das verhasste Ceausescu-Regime ist nicht abzusehen. Im Unruhezentrum Temeswar hat der Diktator den Ausnahmezustand verhängt. Trotzdem demonstrierten gestern wieder an die 50.000 Arbeiter in der schwer mitgenommenen Stadt. Die Miliz schritt nicht mehr ein und es sollen die mordenden Sicherheitsleute sogar aus der Stadt abgezogen worden sein. Die Menschen haben daraufhin euphorisch weiße Tücher von den Fenstern gehängt. Doch es gibt tiefe Trauer über die Massenerschießungen. Die jugoslawische Nachrichtenagentur Tanjug spricht von der Ermordung von 36 Kindern, die mit brennenden Kerzen am Sonntag vor der Kathedrale um Brot, Gerechtigkeit und Frieden demonstrierten. Der kommunistische Diktator hat im Fernsehen Faschisten, Imperialisten und Irredentisten für die Unruhen verantwortlich gemacht und die Behörden aufgefordert, energisch vorzugehen. Jeder Widerstand soll im Keim erstickt werden. Ceausescu hat eine halbe Stunde lang gesprochen. Hinter ihm standen seine Frau und die ganze KP-Führung. Er scheint jedenfalls entschlossen zu sein, weiterhin Blut fließen zu lassen, um das Terrorregime an der Macht zu halten. Nicht ganz so kritisch wie mit Ceausescu geht die Weltmeinung mit dem amerikanischen Präsidenten Bush ins Gericht, weil er seinen Truppen in Panama den Befehl zur Intervention gab, um den Machthaber Noriega zu stürzen. Es ist nicht das erste Mal, dass die USA in der Krisenregion Mittelamerika mit militärischer Macht eingreifen. Seit Mitte meint zynisch Staatschef Ceausescu, sie hätten ihre Pflicht gegenüber dem Vaterland erfüllt. Und wie es scheint, tun sie das noch immer. Krise in Rumänien aus dem Nachbarstaat Ungarn, Jörg Paas. Die Proteste und Kundgebungen in Rumänien haben heute endgültig die Hauptstadt Bukarest erreicht. Auslöser war vermutlich eine Veranstaltung, die ganz anders geplant war. Eine Jubeldemonstration der Partei zur Huldigung von Nicola Ceausescu hatte es werden sollen, doch plötzlich kippte das Ganze und nun steht Bukarest, wie es scheint, kurz vor dem Belagerungszustand oder gar vor dem Bürgerkrieg. Dies muss man jedenfalls befürchten, wenn sich Meldungen der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS bewahrheiten sollten. Danach sind entlang der Hauptstraße der Stadt Panzer aufgefahren, Soldaten treiben Demonstranten vor sich her, automatisches Gewehrfeuer ist zu hören. Die Menschen, so heißt es, suchten panikartig Schutz in Toreingängen und Höfen. Immer mehr Lastwagen der Armee brächten weitere Soldaten ins Zentrum. Die Zugänge zum Platz der Republik seien von Militärposten abgeriegelt, schreibt TASS. Dort hatte alles angefangen, unter ganz anderen Vorzeichen. Gegen Mittag begann Staats- und Parteichef Nicola Ceausescu mit einer Rede vor den 100.000 Teilnehmern, die die Partei zu einer offensichtlich bestellten Demonstration zusammengeholt hatte. Schon gleich zu Beginn gab es Zwischenrufe, nach 3 Minuten ein schriller Schrei von irgendwo, die Radioübertragung wurde unterbrochen, es lief Musik, erst 3 Minuten später war Ceausescu wieder zu hören. Mitten im Satz wurde die Übertragung fortgesetzt. Er sprach von höheren Löhnen und Renten, war allem Anschein nach bemüht, die ganz offensichtlich gereizte Stimmung zu dämpfen. Doch als nach einer knappen halben Stunde die offizielle Kundgebung zu Ende war, da ging sie für viele Teilnehmer erst richtig los. Am Anfang, so heißt es, seien es nur wenige 100 gewesen, später mehrere tausend, die mit Rufen durch die Straße zogen wie Freiheit, Nieder mit Ceausescu und Timișoara, dem rumänischen Namen für Temeswar. US-Truppen in Panama. 24.000 Soldaten sollen nach Angaben aus Militärkreisen alle Schlüsselstellungen der Streitkräfte Panamas unter Kontrolle haben.